hat mir schon ganz Verlocktheit gedacht. Die mit dem roten Rock, die hat mich rockgepoppt. Die mit dem roten Rock, die hat mir rock. Die mit dem Mandelpferd, die hat kein bisschen ein Herz. Die mit dem Mandelpferd, die hat kein Herz. Ach, lieber Heiland, was weiß dann das wieder? Die mit dem roten Rock, die mit dem roten Häschen, ach du lieber. Lass mich doch der Faul, lass mich der Faul. Die mit der Winterstrip, die hat ein Russenkind. Die mit der Winterstrip, die hat ein Kind. Die mit der Winterstrip, die hat ein Titzekind. Die mit dem Winterstrip, die hat ein Kind. Ach du Liebe, wär ich noch ein Kind, da ist ja auch noch sowas verschluckt, kennt heute Mittag. Ach du Liebe.